Kreuz, Kreuz, endlich ist es soweit, endlich kommt die Zeit. Ich sterbe, mein Körper kämpft mit dem Tod. Niemand weiß besser als ich und jetzt verliere ich den ersten Idiot. Mein Leben ist mir jetzt zwar ausgehaucht, aber dafür wird mir nicht länger meine Pferde geraucht. it! It's so good.